Bones, Robert, von Robert, um ehrlich zu sein, im Deutschlandfunk Kultur. Sie hören weiterhin Vollbild, das Filmmagazin. Heute in Schwarz-Weiß, jedenfalls über das Thema Schwarz-Weiß, denn wir besprechen den Trend, dass in den Kinos zurzeit immer häufiger Filme auf Farbe verzichten. Wir haben jetzt gerade auf diesen Rückgriff vor allem uns fokussiert, dass auch immer wieder Geschichte damit verhandelt wird, Zeitgeschichte in dem konkreten Fall. Aber Anke Lewicke ist noch bei mir. Im Arthouse-Segment ist das Schwarz-Weiß ja nie wirklich weg gewesen, nicht wahr? Also wir erinnern uns an Jim Jarmuschs frühe Filme, die waren alle in Schwarz-Weiß. Jetzt macht dieser ganz große philippinische Regisseur Love Diaz auch ganz häufig schwarz-weiße Filme. Das dort, ehrlich gesagt, Schwarz-Weiß als Verfremdungseffekt. Ja, was ich ganz interessant finde, weil du Jim Jarmusch ansprichst, ist doch ganz einfach, dass es Filme gibt, wo man gar nicht drüber nachdenkt, warum die schwarz-weiß sind. Ich meine, bei Strangers in Paradise, da geht es einfach um so ein Fremdheitsgefühl. Jemand aus Ungarn kommt in der neuen Welt, also in New York an, und die fühlt sich einfach fremd und sie hört aber schon die neue Musik und da ist schwarz-weiß. Das passt einfach. Oder auch, nehme ich jetzt mal Manhattan von Woody Allen. Das ist eine Liebeserklärung an seine Stadt. Und natürlich gibt es Leonard Bernstein am Anfang. Dann sieht man, wie Big Apple wach wird mit den ganzen Lichtern. Und das funktioniert natürlich im Schwarz-Weiß unheimlich schön. Und gleichzeitig macht Woody Allen durch das Schwarz-Weiße auch nichts vor. Er weiß, dass es eine Art von Verherrlichung ist. Ja, und bei Love Diaz finde ich es auch ganz interessant, weil er ist ja dann doch wieder ein Regisseur, der immer in die Geschichte seines Landes geht. Und da ist Schwarz-Weiß auch ganz interessant, weil es dann natürlich immer viel wieder in den Dschungel, in den Urwald geht und dass man den Urwald und die Natur natürlich ganz anders wahrnimmt und auch wie die Menschen sich verhalten. Diese ganzen politischen Ebenen werden durch das Schwarz-Weiß, haben die was Konzentrierteres und zwingen uns auch einfach nochmal anders regelrecht mitzudenken. Also wir kriegen die ganzen Türen, die so ein Film hat, immer durch das Schwarz-Weiße mehr mit. Wenn ich jetzt einem Produzenten sage, ich will aber einen Superheldenfilm in Schwarz-Weiß ins Kino bringen, dann haut er mir die Tür vor der Nase zu, und das zu Recht. Ich glaube, dass es Kassen gibt. Wie erklärst du dir denn aber jetzt diesen Sinn, dass so Filme wie Logan oder Mad Max in Schwarz-Weiß, natürlich in einer limitierten Version, aber doch dann auch in Schwarz-Weiß ins Kino kommen? Ja, da muss ich einen kleinen Schlenker machen. Natürlich habe ich auch im Internet gegoogelt und da kommt man ganz schnell darauf, dass Steven Soderbergh ist ja auch ein Lehrer, unterrichtet viel. Und er hat seinen Studenten Jäger des verlorenen Schatzes von Spielberg schwarz-weiß gezeigt. Und einfach darauf aufmerksam zu machen, hier sieht man her, wie Spielberg eigentlich auf die Kadrierung achtet, wie der Bildaufbau ist. Und das ist ganz toll, wenn man sich das anschaut. Da hat man Harrison Ford immer im Bild Vordergrund zu den Helden, auf so ein bisschen so ein Überheld. Und im Hintergrund sieht man aber schon immer die Gefahr mehr kommen. Und wenn das schwarz-weiß ist, kriegt man das nochmal ganz anders mit, weil die Gefahr ist auch häufig ein Farbwechsel am Himmel und so weiter. Also das Gewitter zieht auf und damit kommen aber auch die Feinde. Das bekommt man ganz gut mit. Und ja, ich glaube, bei George Miller ist das dann einfach auch so, wenn man das schwarz-weiß macht, kommen vielleicht dann auch noch so Filmzitate mehr mit raus. Also auch das, diese Wesen, das sind ja auch schon Wesen bei ihm, dann auf einmal so was Monsterhaftes haben, vielleicht auch vom expressionistischen Film. Mhm. Und natürlich kann man dann aber auch wieder den Film noir mehr zitieren. Das ist auch ganz interessant, wenn du das bei Blade Runner machst. Ridley Scott bezieht sich ja auf diese ganzen Film noir-Filme. Und dann kriegt man das mit, dass der eigentlich auch die ganze Zeit bei Nacht spielt und dass es auch in Farbe Licht- und Schattenspiele gibt. Das ist ganz toll. Und im Internet wird einem auch erklärt, man muss einfach nur die Farbsättigung rausnehmen, dann kommt schon das Schwarz-Weiß. Ist das denn diese Sehnsucht danach? Ich habe mir das gerade überlegt, ist vielleicht Schwarz-Weiß nicht die eigentliche Farbe des Kinos? Ich meine, ich sitze jetzt im Studio und habe Farbe quasi umsonst. Ich sehe unsere Uhr, die ist rot. Ich sehe, du hast was Weißes an. Also Farbe ist ja immer da. Und wenn ich ins Kino gehe und es ist schwarz-weiß, ist das ja quasi die Sprache des Kinos. Ja, das kann man so sagen. Und vielleicht ist Farbe mittlerweile einfach auch eine Konvention, die die Regisseure wieder durchbrechen wollen. Und ich glaube, wichtig ist dabei nur, dass die Regisseure sich immer klar machen, wenn sie heute Schwarz-Weiß-Filme drehen, dass sie schon mal durch den Farbfilm gegangen sind. Also man muss einfach das Schwarz-Weiß anders einsetzen. Und das Schwarz-Weiß hat ja auch wirklich was sehr Schönes. Wir leben in Bilderfluten und sonst was und sieht man, was jetzt wieder schwarz-weiß, dann wird es auch wieder konkreter. Wolken werden wieder zu Wolken, die Gegenstände werden wieder mehr auf sich zurückgeworfen. Das ist doch eigentlich auch ganz schön, dass man so durch diese Schwarz-Weiß-Filme wieder einen anderen Blick aufs Kino bekommt. Und dann gibt es natürlich auch so Leute wie Wim Wenders, die immer wieder mal Schwarz-Weiß gedreht haben und damit aber auch an eine Tradition des Kinos angeknüpft haben. Also Der Himmel über Berlin, da hat er ja mit dem Kameramann Henri Alencon gedreht, der ja ganz viel den poetischen Realismus gemacht hat. Also auch nochmal ganz anders mit Licht gearbeitet hat. Und das ist ja auch schön, wenn sich irgendwie das Kino seiner eigenen Geschichte immer wieder bewusst wird. Abschließend vielleicht noch so ein Gedanke. Du sagst, dass an die Filmgeschichte anknüpfen ist die positive Variante. Die andere wäre, die hat auch der amerikanische Filmwissenschaftler David Broadwell geäußert, es hat auch viel mit Ego zu tun. Diese Regisseure, die wollen sich in eine Linie stellen. Und diese Linie, die beginnt eben bei Menschen wie Hitchcock, bei Antonioni, die im Schwarz-Weiß wirklich Maßstäbe gesetzt haben. Ja, aber wir könnten auch jetzt andersrum sagen, das waren alles Filmregisseure oder viele, die mit Schwarz-Weiß angefangen haben und dann für die war Farbe Herausforderung. Und jetzt ist es einfach eben andersrum, dass jetzt wieder das Schwarz-Weiß die neue Herausforderung ist. Gerade wo mit Farbe heute alles möglich ist, wo wir uns ja mit Photoshop alles auch runterladen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und vielleicht sollten wir hier an dieser Stelle auch einfach nochmal sagen, was ich total schade finde. Ich meine, die meisten Filme der Filmgeschichte sind Schwarz-Weiß-Filme, dass sie jetzt einfach so aus den öffentlich-rechtlichen Sendern verbannt werden, weil die einfach denken, Schwarz-Weiß funktioniert nicht mehr. Und ich glaube, das ist der gegenteilige Trend. Schwarz-Weiß funktioniert gerade heute wieder umso besser. Michael Haneke's Das Weiße Band sollte in Farbe ins Fernsehen kommen. Dadurch, dass er so unglaublich erfolgreich war und Cannes gewann, kam er dann doch noch in Schwarz-Weiß ins Fernsehen. An deiner Stelle, so wie du sagst, natürlich eine Revolution. Anke Lewicke über die seltsame Tendenz des aktuellen Kinos, sich immer häufiger in Schwarz-Weiß zu drehen. Ein Thema, dem wir auch gleich noch unsere Top-5-Kolumne widmen werden.